hartige Kurven. Trotzdem. Bring dir die Modelle auf. Der Hannes? Ein Ruschligan. Indiogan, da ist die 100 Meter hinten drauf. Und die Präzige.